In meiner Einführung hatte ich einen Hinweis gegeben auf die Komposition der Gesamttagung, also auf die Rahmung zu Beginn mit Hermann Schweppenhäuser, wenn ich das so sagen darf, den ältesten Aktiven kritischer Theorie einzuladen, dazwischen aus den verschiedenen Bereichen eben Vertreter, die, wie Sie ja gemerkt haben, nicht mehr die Jüngsten sind. Und das Ganze aber damit zu rahmen, schien uns sinnvoll zu sein, zu sagen, es geht weiter. Und insofern ist es folgerichtig, dass wir den Schlusspunkt versuchen zu machen mit zwei jüngeren Wissenschaftlern, die möglicherweise in größerer Distanz als diejenigen, die bisher vorgetragen haben, zur kritischen Theorie stehen. Gegenüber Bertram Ritter, ein Soziologe, der magistriert hat und sich auf eine Promotion vorbereitet. Und neben mir steht Iris Haneschmacher. Iris Haneschmacher steht, wie gesagt, am Beginn ihrer akademischen Laufbahn. Sie hat sich für diesen Programmpunkt qualifiziert mit einer mit höchstem Lob ausgezeichneten Dissertation, die sie im Februar 2000 vorgelegt hat. Der metaphysische Gehalt der Hegelschen Logik, das ist bei wie heißt der? Stuttgart, Bad Cannstatt, der Verlag? Frommann und Holzbrook, glaube ich, gedruckt worden. Sie arbeitet seitdem zielstrebig an ihrer Habilitation mit dem Obertitel Zeitkern der Wahrheit, aus dem sie uns heute etwas vortragen wird. Dazwischen gab es Zeit für eine Reihe von Aufsätzen zu unterschiedlichen Themen. Der hier anwesende Christoph Türke wird sich gefreut oder auch nicht gefreut haben. Iris Haneschmacher hat über seine Arbeit über Sexus und Geist zum Beispiel eine sehr kritische, einen kritischen Aufsatz veröffentlicht. Ich vermute aber, das wird nicht Gegenstand unseres heutigen Themas sein, sondern eben über Gedächtnis. Ich freue mich sehr, dass Sie den schwierigen Programmpunkt übernommen haben, einen erschöpften Kongress noch einmal zu beleben mit frischen Gedanken. Danke sehr. Ja, mein Vortrag beleuchtet das Verhältnis von Geschichte und Erinnerung. Ich versuche zu zeigen, dass Erinnerung konstitutiv für den kritischen Begriff der Geschichte ist und versuche dann, einen Zusammenhang zur Erinnerung an den Nationalsozialismus herzustellen. Die kritische Theorie der Geschichte reagiert auf die Erfahrung des 20. Jahrhunderts, auf die Erfahrung nämlich, dass die Einheit der Geschichte zerbrochen ist. Hielt im 19. Jahrhundert die Philosophie daran fest, dass das singuläre historische Ereignis der vernünftigen Interpretation fähig sei, so weist die kritische Theorie skeptisch darauf hin, dass einer solchen Interpretation nun der Boden entzogen ist. Einer solchen Interpretation lag ein heilsgeschichtlicher Zusammenhang zugrunde, das heißt, sie konnte nur gelingen, diese Interpretation, diese vernünftige Interpretation konnte nur gelingen, wenn das Ereignis in einen heilsgeschichtlichen Zusammenhang eingeordnet werden konnte. Diese ontotheologische Bedingung der vernünftigen Interpretation des historischen Geschehens, nämlich seine Einordnung in einen vorgängigen Zusammenhang, wird kenntlich erst in dem Augenblick, in dem dieser Zusammenhang zerbricht. In dem Augenblick, in dem zugleich offenkundig wird, dass das Versprechen des Fortschritts der Menschheit nicht erfüllt worden ist. Die durch dieses Versprechen des Fortschritts gestiftete Einheit der Geschichte zerbrach im 20. Jahrhundert. Sie zerbrach in den beiden Weltkriegen und endgültig angesichts des Massenmords an den europäischen Juden. Denn der technische Fortschritt und der steigende Organisationsgrad der Gesellschaft, die zuvor als wenn auch nicht hinreichende Bedingungen des Fortschritts der Menschheit erschienen waren, erwiesen sich nun als Bedingungen des effizienten Vollzugs dieses Massenmords. Die historischen Phänomene stehen seither ohne Verknüpfung da, ohne die Möglichkeit einer Verknüpfung in einem vernünftigen Zusammenhang. Sie scheinen sich allein der positivistischen Rezeption darzubieten. Vor diesem Hintergrund also gilt es, einen Begriff der Geschichte zu entfalten, der das Fehlen eines vorgängigen Zusammenhangs reflektiert und sich doch nicht damit begnügt, das historische Geschehen bloß nachzuzeichnen, es bloß zu registrieren. Einen anders gearteten, selbst historisch bestimmten Zusammenhang, einen ephemeren Zusammenhang, stiftet das Gedächtnis, das sich als konstitutiv für den kritischen Begriff der Geschichte erweisen wird. Dem werde ich im Folgenden nachgehen. Es gehört zu den grundlegenden Einsichten der kritischen Theorie der Geschichte, dass sich hinter den historischen Phänomenen kein von ihnen abgetrennter Sinn verbirgt. Ich zitiere Adorno: Die Realität hat keinen Hintersinn, der von ihrem erstmaligen und einmaligen historischen Erscheinen ablösbar wäre. Adorno hebt also die Einmaligkeit, das heißt auch die Unvorhersehbarkeit des historischen Geschehens hervor, dass der an sich seienden Vernunft inkommensurabel sei. Dem philosophisch-idealistischen Unterfangen, Wahrheit und Geschichte vorab aufeinander zu beziehen, um diese, nämlich die Geschichte in der Wahrheit, sich spiegeln, die Wahrheit in der Geschichte sich bewähren zu lassen, stellt Adorno die Einsicht entgegen, dass die historischen Phänomene nichts außer ihnen repräsentieren, nichts repräsentieren, was außer ihnen, was über ihnen liegt. Dies besagt umgekehrt aber nicht, dass die historischen Phänomene für sich selbst sprechen. Sie sind der Deutung durchaus bedürftig. Die philosophische Deutung ist vorderhand auf das verwiesen, was historisch erscheint, auf die Realität, auf das erstmalig, einmalig, kontingent Erscheinende. Sie, die Deutung, hat sich von der Frage nach dem Sinn definitiv geschieden. Die überkommene Rede von dem Sinn besagt, dass, was historisch erscheint, Repräsentant eines idealen Prozesses sei, dass es ein besonderes historisches Phänomen auf das allgemeine Wesen zeichenhaft verweise. Die Deutung aber, kritische Deutung, Deutung im Sinn der kritischen Theorie, verzichtet darauf, die Elemente der Realität als Zeichen einer allgemeinen überhistorischen Ordnung der Wahrheit zu bestimmen, an der die Realität partizipiere. Sie, diese Deutung, muss vielmehr aus den Elementen der Realität, insbesondere aus jenen Elementen, die sich der wachen Aufmerksamkeit entziehen, die Bedeutung konstruieren, die sie selbst, nämlich die Realität, noch nicht kennt. Diese Elemente werden so aufeinander bezogen, dass die Verwerfungen der historischen Epochen sichtbar werden. Statt aus den Erscheinungen das Allgemeine aufzusuchen, demonstriert die kritische Theorie an ihnen den Zerfall einer allgemeinen, die Geschichte überwölbenden Idee. Zerbrochen ist die Einheit dessen, das erstmalig und einmalig erscheint, und der übergeordneten Idee, die Einheit also des Erscheinenden und der Idee. Zerbrochen ist im 20. Jahrhundert die Einheit der Geschichte. Die Vorstellung der Einheit schrieb sich von der heilsgeschichtlichen Vorstellung her, dass die historischen Phänomene in den Heilsplan eingezeichnet, dass sie notwendig, nämlich nach Maßgabe der Idee der Geschichte, miteinander verknüpft seien. Die kritische Theorie der Geschichte hingegen sieht davon ab, einen Sinn aus dem Geschehen herauszupräparieren. Dies bewährt sich nun darin, dass die Geschichte verzeitlicht wird. Nicht die zeitlos symbolische Relation von gegenwärtig besonderem Geschehen und überzeitlich allgemeiner Idee, sondern die historisch immanente Relation von Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft wird nun betrachtet. An dieser Relation, an der historisch immanenten Relation, bemisst sich nun die Deutung. An ihr entzündet sich die Kritik des historischen Geschehens. Diese Überlegungen hinsichtlich der Deutung des historischen Geschehens schlagen sich in einem Begriff der Geschichte nieder, der über die geschichtsphilosophische Konzeption hinausweist. Was das historische Geschehen der Geschichtsphilosophie zufolge auf die Wahrheit, war das historische Geschehen der Geschichtsphilosophie zufolge auf die Wahrheit der Geschichte bezogen, war es, sei es positiv, sei es negativ, sei es optimistisch, sei es pessimistisch, auf die Idee des Fortschritts bezogen, so muss es nunmehr immanent beurteilt werden. Wahrheit selbst wird historisch gefasst. Dies lässt nun umgekehrt den Begriff der Geschichte nicht unberührt. Kein außergeschichtlicher Maßstab der Beurteilung des historischen Geschehens steht zur Verfügung. Sofern es einen solchen Maßstab gibt, sofern es einen anders gearteten Maßstab gibt, unterliegt er selbst dem historischen Wandel. Das historische Geschehen kann auf keinen Fluchtpunkt seiner Entwicklung mehr bezogen werden. Es fügt sich nicht zur Totalität, zur rationalen Einheit der Geschichte der Menschheit, ihres allmählichen Fortschritts im Bewusstsein der Freiheit. Geschichte ist fragmentiert. So erst wird es und so endlich wird es obsolet, gegenwärtiges oder vergangenes Leid dadurch zu rechtfertigen, dass es als Moment oder historische Bedingung der Genese der Freiheit ausgegeben wird. Vergangenes Leid kann nicht gegen künftiges Glück aufgerechnet werden. Vielmehr zeugt es gegen den geschichtlichen Verlauf. Der Ausfall eines rationalen Schemas der Deutung dispensiert nun nicht davon, das historische Geschehen der Beurteilung zu unterziehen. So begreift auch die kritische Theorie der Geschichte sich keineswegs bloß als Chronistin des je gegenwärtigen Unheils. So wenig sie das historische Geschehen vorab in die Perspektive einer in der Geschichte sich sedimentierenden Wahrheit rückt, so wenig zerfällt es ihr in eine Ansammlung unverbundener Fakten. Die Deutung des historischen Geschehens ist mit dem praktischen Interesse verknüpft, die gegenwärtigen Verhältnisse zu verändern. Nicht positiv die utopische Fernerwartung, sondern negativ die Korrektur dessen, dass die Vorstellung des Glücks, die vergangene Geschlechter hegten, notorisch zu Schanden ging, konstituiert den kritischen Begriff der Geschichte. Er zeichnet sich also dadurch aus, dass er der Vergangenheit das Primat vor der Gegenwart und der Zukunft verleiht, ohne nun allerdings der Vorstellung von einem arkadischen Zustand zu huldigen. Im Gegenteil, der kritische Begriff der Geschichte reflektiert, dass die Befreiung, der uns die bisherige Geschichte nicht näher gebracht hat, ich zitiere, im Namen von Generationen geschlagener zu Ende geführt werden muss. Das ist ein Zitat aus den Geschichtsthesen von Benjamin. Ich fahre fort mit diesen Thesen. Benjamin sagt, der Hass und der Opferwille der Klasse, die allein nach Befreiung strebt, nähren sich am Bild der geknechteten Vorfahren, nicht am Ideal der befreiten Enkel. Das historische Geschehen bedarf also der Deutung. Der kritischen Theorie der Geschichte zufolge besteht eine unauflösliche Spannung zwischen der Deutung und ihrem Gegenstand. Das heißt zwischen dem Begriff der Geschichte, der den Maßstab der Beurteilung des historischen Geschehens an die Hand gibt, und dem historischen Geschehen selbst, dessen vernunftwidrige Kontingenz nun nicht wiederum dadurch überdeckt werden darf, dass es einem vernünftigen Begriff der Geschichte subsumiert und der Geschichte ein außergeschichtlicher Sinn unterschoben wird. Somit erfordert die kritische Betrachtung des historischen Geschehens, die von der Frage nach dem Sinn sich geschieden hat, so Adorno, dass ein innergeschichtlicher Maßstab der Deutung gefunden werde. Dieser Maßstab ist weder objektiv noch absolut, er ist selbst relativ, er erwächst aus der Relation der historischen Phänomene zueinander, er erwächst aus der Relation des vergangenen und des gegenwärtigen historischen Geschehens. Die gegenwärtige Rezeption der Vergangenheit avanciert zu einem Maßstab der Deutung des historischen Geschehens. Die Abkehr von der symbolischen Deutung des historischen Geschehens, das darin auf ein allgemeines, auf die Idee der Geschichte bezogen wird, schließt, wie gesagt, die Überwindung des Primats der Gegenwart ein. Einer zeitlosen Gegenwart, die beansprucht, sich in eine ideale Zukunft hinein fortzusetzen. Die so beschaffene Zukunft stellt ihrerseits nur die scheinbar verzeitlichte Gestalt zeitloser Wahrheit dar. Mit diesem Konzept also gilt es zu brechen. An die Stelle dieser Konzeption rückt eine Theorie der Geschichte, die das Primat der Vergangenheit behauptet. Die kritische Theorie der Geschichte betrachtet also nicht die außergeschichtliche Relation eines als je gegenwärtig imaginierten Augenblicks zu einer zukünftigen historischen Verfassung, in der die Geschichte sich erfüllen soll, die demnach mit zeitloser Wahrheit konvergiert, sondern sie betrachtet die innergeschichtliche Relation von Gegenwart und Vergangenheit, eine Relation, die sich nicht in der bloßen Abfolge vergangener und gegenwärtiger Augenblicke erschöpft, die vielmehr in der aktuellen Rezeption der Vergangenheit besteht. Die kritische Theorie der Geschichte zeichnet die Vergangenheit vor der Gegenwart und der Zukunft aus. Indem sie die Vergangenheit gegenüber den anderen Modi der Zeit hervorhebt, stellt sie den zeitlichen Charakter der Geschichte wieder her, den diese in der Relation zur zeitlosen Wahrheit stehend eingebüßt hatte. Die Relation von Gegenwart und Vergangenheit nun manifestiert sich im Gedächtnis. Das Gedächtnis erweist sich als konstitutives Moment des kritischen Begriffs der Geschichte, eines Begriffs, der sich nicht in der Klassifikation unverbundener Fakten erschöpft. Das historische Gedächtnis zeigt an, welche Aspekte der Vergangenheit in der Gegenwart aufgehoben sind. Ob vergangene Glücksansprüche realisiert, ob sie nicht realisiert, ob vergangene Aufgaben vollbracht worden sind, das heißt objektiv erinnert werden und darum auch subjektiv vergessen werden dürfen, oder ob es sich so verhält, dass diese vergangenen Aufgaben, da sie keinen Widerhall in der gegenwärtigen Erfahrung finden, dem spurlosen Vergessen anheimgefallen sind. Das Gedächtnis zeigt an, ob die Vergangenheit unerkannt fortlebt und darum nicht erinnert werden darf, oder ob sie überwunden worden ist und darum auch begriffen und erinnert werden kann. Das Verhältnis von objektivem Fortleben und subjektiver Erinnerung ist also kein reziprokes. Ich zitiere Adorno: Was vollbracht ward, mag vergessen werden und bewahrt sein in der Gegenwart. Zitat Ende. Dies gilt unter negativen Vorzeichen auch für das Fortleben des Nationalsozialismus. Was unerkannt fortlebt, das fortwesende Unheil, fällt dem Vergessen anheim. Der relationale Maßstab, den das Gedächtnis bereitstellt, unterliegt so selbst der historischen Veränderung. Es handelt sich um einen durchaus ephemeren, um einen transitorischen Maßstab. Die Relation von Gegenwart und Vergangenheit muss jeweils neu hergestellt werden. Jede Gegenwart muss sich neu in ein Verhältnis zur Vergangenheit setzen. In jeder Gegenwart wird die Weise der Erinnerung und ob wir uns überhaupt erinnern, neu definiert, das heißt praktisch festgelegt. Die zunehmende Erinnerungslosigkeit, das heißt der gesellschaftliche Verfall des historischen Gedächtnisses, lässt den philosophischen Begriff der Geschichte nicht unberührt, der subjektiv durch das Gedächtnis vermittelt ist. Die Diagnose der Erinnerungslosigkeit begründet zugleich den kritischen Begriff der Geschichte. Ich habe Ihnen vor Augen geführt, dass die kritische Theorie jeden das historische Geschehen überwölbenden Sinn eliminiert. Das historische Geschehen darf nicht dadurch erträglich gemacht werden, dass es einer transzendenten Vernunft kommensurabel gemacht wird. Ebenso wenig aber spricht es für sich selbst, darf es von der Gegenwart und der gegenwärtigen Rezeption abgetrennt werden. Die Spannung zwischen Deutung und Gegenstand, zwischen der Deutung der Geschichte und dem historischen Geschehen, ist unauflöslich. Die realhistorische Entwicklung, der Schrecken des Nationalsozialismus und sein Fortleben in der Gesellschaft, in der er zur Macht gelangte und die nicht fähig war, ihn abzuschaffen, diese Entwicklung also bedingt, dass die Spannung ins Unermessliche wuchs. Sie wuchs so sehr, dass der kritische Begriff der Geschichte, der von dieser Spannung zehrt, obsolet zu werden droht, um zuletzt einer verfallsgeschichtlichen Konzeption zu weichen. Dieser Konsequenz, die in manchen Äußerungen, etwa Adornos, Horkheimers, aufscheinen mag, dieser Konsequenz haben sich indessen die Vertreter der kritischen Theorie in letzter Instanz widersetzt. Adorno bezeichnet allerdings die objektive Tendenz des Geschichtsverlusts in der bürgerlichen Gesellschaft, die in der schieren Aktualität im Gleich und um Gleich des Warentauschs verharrt. Ich zitiere: Tausch ist dem eigenen Wesen nach etwas Zeitloses, so wie Ratio selber ihrer reinen Form nach das Moment von Zeit aus sich ausscheidet. Zitat Ende. Die konkrete Zeit verschwinde auch aus der industriellen Produktion, die in identischen Zyklen verläuft. Dem entspricht nun, dass nach Adorno Erinnerung, Zeit, Gedächtnis von der fortschreitenden bürgerlichen Gesellschaft selber als eine Art irrationaler Rest liquidiert werden. So verleiht auch die traditionelle, die akademische Philosophie weit entfernt, diese Tendenz zu reflektieren, der manifesten Zeit- und Geschichtslosigkeit lediglich Ausdruck. Sie vollzieht theoretisch nach, was sich praktisch schon längst vollzogen hat, indem sie die Geschichte als Totalität in Gestalt bloßer Geschichtlichkeit festschreibt und sie so abermals entzeitlicht. Aus dem theoretischen und praktischen Geschichtsverlust resultiert die erinnerungslos unmittelbare Affirmation des gegenwärtigen Zustands, eines Zustands, der von seiner Herkunft nichts weiß. Dieser gegenwärtige Zustand scheint zeitlos zu sein. Da er nicht entstanden oder vielmehr da er aus dem Nichts entstanden zu sein scheint, scheint er auch nicht vergehen zu können. Vergangenheit und Zukunft werden so auf die Gegenwart reduziert. Dem von Adorno heraufgerufenen Schreckbild einer Menschheit ohne Erinnerung korrespondiert der Schein ewiger Gegenwart. Die Rede vom mutmaßlichen End der Geschichte illustriert dies. Die kritische Theorie hingegen weist die Spannung zwischen der innergeschichtlich begründeten Perspektive der Veränderung und der realhistorischen Entwicklung als konstitutiv für den Begriff der Geschichte aus, der kritischer Begriff der Geschichte ist. Die Theorie der Geschichte ist demnach in der Analyse der Gegenwart fundiert. Ihren Maßstab, den Maßstab immanenter Kritik, gewinnt sie in der Relation von Gegenwart und Vergangenheit, die sich im Gedächtnis manifestiert. Nun erweist sich in der bürgerlichen Gesellschaft die Erinnerung als zunehmend dysfunktional, denn sie widerstreitet den Erfordernissen rationalen Handelns, das den gegenwärtigen Interessen der Individuen geschuldet ist, das ganz diesen gegenwärtigen Interessen unterliegt. Sie, also die Erinnerung, widerstreitet der effizienten Realisierung der eigenen Zwecke. Das Vergessen ist Adorno zufolge also durchaus rational. Ich zitiere, die Tilgung der Erinnerung ist eine Leistung des allzu wachen Bewusstseins. Zitat Ende. Der Verlust der Erinnerung geht mit der Bewältigung aktueller Probleme konform. Er vollzieht sich gemäß dem Realitätsprinzip, das allein das Handeln der Individuen zu beherrschen scheint. Ich zitiere noch einmal, noch die psychologischen Mechanismen der Abwehr peinlicher und unangenehmer Erinnerungen dienen höchst realitätsgerechten Zwecken. Der symptomatische Verlust der Erinnerung, der sowohl die Individuen als auch die Gesellschaft insgesamt betrifft, deutet darauf hin, dass die Geschichte praktisch verfällt und dass ihr Begriff problematisch geworden ist. Der kritische Begriff der Geschichte, der den Zerfall der Geschichte und den Verfall der Erinnerung reflektiert, bekennt also selbstkritisch auch die Möglichkeit des eigenen Verfalls ein. Die Abwehr peinlicher Erinnerungen betrifft sowohl in individueller als auch in gesellschaftlicher Hinsicht insbesondere die Erinnerung an den Nationalsozialismus. Die Unfähigkeit der Gesellschaft, sich ihrer Geschichte und Genese zu erinnern, deutet auf den zeitlos gegenwärtigen, auf den statischen Charakter dieser Gesellschaft hin. Der Ausfall der Erinnerung zeigt demnach an, dass sie sich der grundlegenden Veränderung widersetzt hat und weiterhin widersetzen wird. Sie zeigt mit anderen Worten das Fortleben des Nationalsozialismus an. Betrachten wir die Relation von Gegenwart und Vergangenheit, betrachten wir diese Relation als den Maßstab der Deutung des historischen Geschehens, so wirft also die Weise, in der wir uns erinnern, auch ein Licht auf den gegenwärtigen Zustand der Gesellschaft. Das Subjekt der Erinnerung und der historischen Erkenntnis setzt sich in ein Verhältnis zu den Objekten der Erinnerung und der Geschichtsschreibung. Dieses Verhältnis ist keines der passiven Einfühlung in die Vergangenheit, in der das konstitutive Subjekt zu verschwinden scheint, sondern es ist eines der Konstruktion, in der das Subjekt deutlich hervortritt. Einsicht in den historischen Verlauf gewinnt es aufgrund gegenwärtiger Erfahrungen. So einmalig das historische Geschehen jeweils ist, so einmalig ist auch die Konstellation der Gegenwart und der Erscheinungen der Vergangenheit. In dieser Konstellation entspringt die jeweils aktuelle Kenntnis der Vergangenheit. Sie, nämlich die Vergangenheit, spricht durchaus nicht für sich selbst, sondern wird als Gegenstand der historischen Erfahrung durch das Subjekt solcher Erfahrung konstituiert. Das Subjekt ist aber kein einheitliches Subjekt der Erfahrung. Im 20. Jahrhundert ist die Rede von der Menschheit, die dem 19. Jahrhundert noch vor Augen stand, als zukünftige immerhin noch vor Augen stand, ist also diese Rede von der Menschheit obsolet geworden. Daraus resultiert der endgültige Zerfall der historischen Erfahrung, derart, dass im Hinblick auf den Nationalsozialismus nicht allein die historischen und politischen Urteile divergieren, sondern dass darüber hinaus der Begriff der Geschichte selbst hinfällig geworden ist, zerfällt. Dieser Zerfall wird offenkundig an der Art und Weise, in der die Gegenwart und die Vergangenheit jeweils aufeinander bezogen werden. Entweder werden Gegenwart und Vergangenheit voneinander abgetrennt, während zugleich unterschoben wird, sie stünden in einer zeitlichen Kontinuität, in einer Kontinuität, die durch den schieren Ablauf der Zeit gestiftet wird. Oder, im zweiten Fall, wird zugestanden, dass Gegenwart und Vergangenheit objektiv miteinander verwoben sind. Dies zu erkennen setzt voraus, das Kontinuum der leeren Zeit, der Zeit, die bloß abläuft, zu zerschlagen und zu registrieren, dass die Vergangenheit, dass der Nationalsozialismus also, über den Zeitpunkt seiner Abschaffung hinaus fortlebt. Das erste Verfahren, das der Abtrennung von Gegenwart und Vergangenheit, entspricht der Historisierung des Nationalsozialismus. Unterstellt wird, er gehöre der vollendeten Vergangenheit, einer abgeschlossenen Epoche der deutschen und europäischen Geschichte an. Allenfalls wird eine ideologische Beziehung hergestellt, derart, dass die Relation von vergangenem und gegenwärtigem Geschehen nicht materiell, als das Fortleben des Nationalsozialismus in der Demokratie, als die Inkorporation vor allem der darin erprobten Mechanismen zur Bewältigung der Krise der kapitalistischen Ökonomie bestimmt wird, sondern dass sie, nämlich diese Relation, bloß ideell bestimmt wird, als Pflicht und als daraus erwachsende Bereitschaft, Schuld anzuerkennen und, wenngleich nur in symbolischer, beileibe nicht in juristischer Form, Verantwortung zu übernehmen für die Verbrechen der Deutschen. Wird der Nationalsozialismus in einer durch den Ablauf der Zeit vollständig von Gegenwart getrennten Vergangenheit situiert, wird er also aus der deutschen Geschichte und aus der Geschichte der europäischen Zivilisation ausgeschieden, so setzt dies die Depotenzierung der Vergangenheit voraus. Sie sei machtlos, ohne Konsequenz für gegenwärtiges Handeln und gegenwärtiges Erkennen. Dieser Entmächtigung der Vergangenheit en gros korrespondiert ein Interesse en détail an ihr, nämlich an dem Schicksal Einzelner, an dem Schicksal Überlebender, die herausgehoben sind aus der Masse der Ermordeten. Das Schicksal Einzelner vermag den Schrecken des Nationalsozialismus jedoch nicht zu charakterisieren, denn der Nationalsozialismus zeichnet sich dadurch aus, dass er den Einzelnen ein Massenschicksal bereitet hat. Ein gleichförmiges Schicksal, das sich kaum mehr erzählen, sondern nur mehr, dies ist auch noch der letzte Triumph über die Toten, statistisch darstellen lässt. Darum sind die Akten der nationalsozialistischen Bürokratie, die jede Untat, jeden Vorgang ohne Ansehen seiner Grausamkeit archiviert hat, angemessene, nämlich durch ersprechende Dokumente des Schreckens. Während die Berichte der Überlebenden auch deren eigenem Urteil zufolge daran kranken, dass sie von der Ausnahme künden. Ich habe Ihnen nun einige Implikationen der Trennung von Gegenwart und Vergangenheit beschrieben. Die Erinnerung hingegen vermöchte zu bezeugen, dass sie unauflöslich miteinander verbunden sind. Aufgabe der Erinnerung, in der das helle Bewusstsein, das Adorno zufolge den Bann der Vergangenheit zu brechen vermag, in der also helles Bewusstsein und Affekt sich verschränken. Aufgabe dieser Erinnerung wäre es, das Ineinander von Gegenwart und Vergangenheit darzustellen, um so beide angemessen zu beurteilen. Die schlechte Regel ist aber die Aufspaltung von Bewusstsein und Affekt, respektive die Abspaltung des Affekts, die wiederum die Aufspaltung der Erinnerung, nämlich die Abspaltung der willkürlichen Erinnerung vom Gesamt der Erinnerungen nach sich zieht. So wird in dem einen Fall der Gegenstand der Erinnerung zum Gegenstand der Information herabgesetzt. Was gewusst wird, zerfällt in Daten, die gegen den Affekt imprägniert sind. Sie sind der Erfahrung unzugänglich. Im anderen Fall, dem des isolierten Affekts, wird die Erinnerung an die Opfer, an die sogenannten Zeitzeugen delegiert, an deren Affekt wir in einem fragwürdigen Bedürfnis nach Identifikation zu partizipieren hoffen. In beiden Fällen verschließt sich der Nationalsozialismus der Beurteilung, die ihren Grund vielmehr in der Erfahrung, nämlich in unserer Erfahrung, das heißt in gegenwärtiger Erfahrung und in der daran anschließenden Analyse des aktuellen Zustands der Gesellschaft haben muss. Gegenstand der Erinnerung ist demnach nicht die fest umrissene, unverlierbare Vergangenheit, die abgegrenzte Vergangenheit, sondern die Vergangenheit, die sich der gegenwärtigen Erfahrung erschließt. Sofern sie sich aber verschließt, fällt sie dem Vergessen anheim. Dann mag sie zwar registriert, mögen die Daten verwaltet und in schematischer Weise wieder aufgerufen werden, doch findet solche Kenntnis der Tatsachen keinen Widerhall in der Erfahrung. Die ihr korrespondierende Erinnerung, die ich als willkürliche Erinnerung gekennzeichnet habe, ist tot. Wenn es richtig ist, dass die Abspaltung des Affekts, der unwillkürlichen von der willkürlichen Erinnerung, die gegenwärtige Rezeption der Vergangenheit charakterisiert, so fällt nunmehr der willkürlichen Erinnerung in paradoxer und widersinniger Weise die Funktion der Abwehr peinlicher und unangenehmer Erinnerungen zu. Solche Erinnerungen, die ihr Fundament in der gegenwärtigen Erfahrung hätten haben können und die, das eben weist sie als peinlich und unangenehm aus, das Fortleben des Nationalsozialismus bezeugen. Am Begriff der Erinnerung muss demnach eine Unterscheidung getroffen werden zwischen der unwillkürlichen Erinnerung, die an Erfahrung gebunden ist, und der willkürlichen Erinnerung, die, was sie heraufruft, so präpariert, dass die aktuelle Erfahrung sich daran nicht heften kann. Die willkürliche Erinnerung scheidet das Vergangene vom Gegenwärtigen ab. Ihre Funktion besteht durchaus widersinnig darin zu bezeugen, dass die Vergangenheit machtlos sei. Diese scheint willkürlich heraufgerufen und zu gegebener Zeit wieder abgetan werden zu können. Ihre aktuelle Wirksamkeit hängt demnach davon ab, ob wir uns erinnern wollen, hängt scheinbar davon ab, ob wir uns erinnern wollen. Dieser Schein kann nur erzeugt werden, wenn die Erinnerung tatsächlich auch betätigt wird, wenn wir uns an genau bezeichneten Tagen, an den Jahrestagen, die sich aber als Tage des Eingedenkens partout nicht etablieren, und an genau bezeichneten Orten erinnern. Die Erinnerung wird ihrer Spontanität beraubt. Sie wird in staatliche Regie genommen, wird in einen Verwaltungsakt transformiert. Wir versichern uns dessen, dass wir über die Vergangenheit verfügen und dass nicht etwa sie über uns verfügt. Vermittels der Erinnerung erbringen wir, nämlich der willkürlichen Erinnerung, erbringen wir den Beweis, dass der Nationalsozialismus einer vergangenen Epoche angehört, die in keiner relevanten Verbindung zur Gegenwart steht. Die willkürliche Erinnerung erweist sich als ein Instrument der, Zitat, Abtötung des Lebendigen durch dessen Musealisierung. So Celan. Die Vergangenheit ihrerseits ist aber lebendig. Es scheint nur so, als hätten wir die Wahl, uns zu erinnern oder nicht. Die willkürliche Erinnerung ist vielmehr Ausdruck des Fortlebens des Nationalsozialismus derart, dass, was unerkannt fortlebt, vom gesellschaftlichen Unbewussten um und um gewälzt wird, bis es zuletzt die Gestalt der bewussten Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus angenommen hat, nämlich der willkürlichen Erinnerung. Zu konstatieren ist also die Einheit dessen, was sich nur zum Schein widerspricht, nämlich der Zerstörung der Erinnerung einerseits und der Betätigung der willkürlichen Erinnerung andererseits, von der gilt, was Adorno über die Aufarbeitung der Vergangenheit gesagt hat, dass sie mit der unbewussten Abwehr von Schuld widersinnig sich verbindet. Während also die unwillkürliche oder spontane Erinnerung als ein dem Realitätsprinzip zuwiderlaufendes Verhalten getilgt worden ist, hat die willkürliche Erinnerung sich als realitätsgerechtes Verhalten etabliert. Sie gilt als Ausweis der bewussten und selbstbewussten Auseinandersetzung der bundesrepublikanischen Gesellschaft mit der nationalsozialistischen Vergangenheit, als Ausweis dessen, dass diese Gesellschaft sich vom Nationalsozialismus befreit habe. Die willkürliche Erinnerung bezeichnet also eine Weise der Erinnerung, die den Erfordernissen des realitätsgerechten, interessegeleiteten Handelns genau angepasst ist. Eine Weise der Erinnerung, die der herrschenden Geschichtslosigkeit korrespondiert. Sie, diese willkürliche Erinnerung, stellt das subjektive Korrelat objektiver Geschichtslosigkeit dar. Der schematische Vollzug der Erinnerung zeigt an, dass sie mit eben der spurlosen Vergessenheit einhergeht, die gegenüber den Schrecknissen der Vergangenheit waltet. Und zwar darum waltet, weil dieser Schrecken der formellen Distanzierung vom nationalsozialistischen Unrechtssystem zum Trotz auch der Schrecken der Gegenwart ist. Als unvorstellbar, unbeschreiblich wird das Grauen der nationalsozialistischen Herrschaft bezeichnet. Und so wird es weder vorgestellt, noch beschrieben, noch gar von hellem Bewusstsein beleuchtet, denn dies setzte voraus, dass wir das nationalsozialistische Unrechtssystem, dessen politökonomische Grundlagen auch die Grundlagen unseres Rechtsstaats sind, als ein zur Kenntlichkeit entstelltes Vexierbild unserer eigenen Gegenwart uns vor Augen führten. Die Befreiung vom Nationalsozialismus aus eigener Kraft, aus der Kraft derer, die ihm zur Herrschaft verholfen hatten, misslang. Die Befreiung von den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs vollbracht, schloss nicht zugleich eine Veränderung seiner politisch-ökonomischen Grundlagen ein. In Anbetracht dieser Tatsache ist die Aufarbeitung der Vergangenheit bloßer Ersatz, verspäteter Versuch einer psychisch erforderten Befreiung, die zuletzt die perverse Gestalt einer Befreiung von den peinlichen und unangenehmen Erinnerungen annimmt. Abschließend möchte ich noch einmal auf die zeittheoretischen Implikationen des kritischen Begriffs der Geschichte und der Erinnerung zu sprechen kommen. Die willkürliche Erinnerung nimmt der Vergangenheit ihre spezifische Bedeutung. Sie degradiert sie zu einer Gegenwart, die nicht mehr ist. Die kritische Theorie der Geschichte widersetzt sich dieser Reduktion der Vergangenheit auf vergangene Gegenwart, indem sie die Vorstellung der homogenen Zeit kritisiert. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gelten ihr nicht als Modi der einen, homogenen Zeit, sondern als Gestalten des materiellen Seins, die, vermittelt durch das Gedächtnis, in eine je spezifische Konstellation treten. Was Gegenwart ist und was Vergangenheit, bemisst sich nicht am zeitlichen Verlauf, sondern an der Kontinuität oder Diskontinuität der materiellen gesellschaftlichen Formen sowie subjektiv an den Formen der Erinnerung. Die Erinnerung bezieht sich somit nicht unmittelbar auf die Gestalten der Vergangenheit, sondern sie bezieht sich auf die untergründig persistierenden Gestalten der Gegenwart und vermittelt darüber auf die Vergangenheit. Sie bezeichnet die Form, in der die Gegenwart in ein wie immer geartetes Verhältnis zu sich selbst tritt. Unter Umständen, die gegeben sind, in eines der blinden Affirmationen. Im Hinblick auf den Nationalsozialismus interessiert das In-Eins von unerkanntem Fortleben, das heißt der Kontinuität der politisch-ökonomischen Struktur gewisser psychischer Mechanismen und gewisser Denk- und Handlungsformen, das In-Eins also von unerkanntem Fortleben des Nationalsozialismus und subjektiver Erinnerungslosigkeit, das heißt der Abwehr peinlicher Erinnerungen. Agens dieser Abwehr ist die willkürliche Erinnerung. Mag sie auch willkürlich sein, so kann sie doch nicht jederzeit bewusst heraufgerufen oder wieder abgetan werden. Sie ist selbst eine Funktion des objektiven Verhältnisses von Gegenwart und Vergangenheit. Solange der Nationalsozialismus unerkannt fortlebt, können wir uns seiner nicht in angemessener Weise erinnern. Ich komme auf das Problem der immanenten Deutung und Kritik der Geschichte zurück. Das theoretische Urteil über das historische Geschehen bemisst sich an dem gesellschaftspraktischen Bezug auf die Vergangenheit, an der Weise der Erinnerung. Dass die Erinnerung sich als willkürliche manifestiert hat, die, was vergangen ist, von der Gegenwart fernhält, zeigt den theoretischen und praktischen Verlust der Geschichte an, den die kritische Theorie diagnostiziert und den sie, indem sie ihn diagnostiziert, abzuwenden hofft. Vielen Dank.